Wir leben, als wären unsere Körper isolierte Materieklumpen. Deshalb verlieren wir die gesundheitsschenkende Verbindung zur Erde. Wir leben, als existierten wir in totem, leerem Raum. Deshalb muss all unsere Energie und Einsicht von innen kommen, und wir leben ständig in der Angst, dass uns die Energie ausgeht. Wir leben so, als zöge die Zeit sich tatsächlich wie eine Linie von der Vergangenheit in die Zukunft. Deshalb ruhen wir nie im Augenblick. Wir leben so, als hätte unser Geist seinen Ort irgendwo in unserem Körper und ginge von da aus. Deshalb fürchten wir den Tod als vollständige Auslöschung. Wir leben, als wären wir Beobachter in einer Welt der Objekte, die von einem Augenblick zum nächsten gleich bleiben und die wir wahrnehmen wie eine Kamera die Aufnahmen macht. Deshalb schauen, hören, schmecken, riechen, berühren wir niemals wirklich. Wir leben, als gehorchten unsere Körper, unsere Emotionen, unsere Umwelt ausschließlich mechanischen Gesetzen, denen wir uns nur fügen können, wenn wir nicht sinnlos gegen sie ankämpfen wollen. Darüber hinaus gibt es nichts. Deshalb ist es nutzlos, sich für ein darüber hinaus zu üben. Alles Üben kann allenfalls Überlebenstraining oder Unterhaltung sein. Wir leben, als wären unsere anerzogenen Überzeugungen die einzige Wahrheit. Deshalb verengt sich unsere Wahrnehmung und die Heiligkeit einer verzauberten Welt wird zur Bedrohung unseres gesunden Menschenverstands. Das ist die tote Welt. Ist es da noch überraschend, dass so viele Menschen so verzweifelt sind? Ist es verwunderlich, dass die Selbstmordraten immer höher steigen und viele bei ihrer verzweifelten Suche nach etwas Lebendigem zu Drogen greifen? Die tiefste Sehnsucht aller Menschen, die lebendige Wirklichkeit der Welt, die Seele der Welt zu fühlen, wird durch diese Geschichten in uns erstickt, bevor wir sie auch nur richtig erleben konnten. Aber was tun? Wir haben es bis oben hin satt, Dinge glauben zu müssen, die uns nicht einleuchten. So können wir jetzt auch nicht einfach beschließen, an die lebendige Welt zu glauben. Wir können uns nicht einfach einen netten neuen Glauben überstreifen, als würden wir uns einen schönen neuen Mantel über den schmutzigen alten ziehen. Die Geschichte, mit der wir aufgewachsen sind, lässt uns die lebendige Welt nicht sehen. Da liegt ja das Problem. Wir können wieder in einer lebendigen Welt leben, aber nur, wenn wir sie sehen oder zumindest um uns her spüren. Und wir können sie nur spüren, wenn uns nichts hindert, an sie zu glauben. Ich will dir damit nicht sagen, dass die tote Weltgeschichte gänzlich falsch ist. Beide Welten, die lebendige und die tote, existieren nebeneinander. Sie sind, wie du später immer deutlicher sehen wirst, dieselbe Welt, nur aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Aber die tote Welt ist so schrecklich unvollständig, wenn wir sie mit der lebendigen vergleichen. Das ist wie ein Schwarz-Weiß- und ein Farbfoto derselben Szene. Das Schwarz-Weiß-Bild gibt die Szene nicht etwa falsch wieder. Es hat vielmehr seine ganz eigene Schönheit und etwas besonders Klares, aber es lässt die gesamte Dimension der Farbe weg. Aber wir sind alle in der toten Welt aufgewachsen und zum Glauben an die tote Welt erzogen worden, und so leben wir vor allem in dieser Welt, was auch immer wir sonst noch glauben mögen. Um die lebendige Welt wieder fühlen zu können, müssen wir ein bisschen investieren, damit sich unser tief sitzendes Empfinden der Welt ändern kann. Auf dieser tiefen Ebene unseres Empfindens wird nämlich deine Wahrnehmung konditioniert, und deshalb erlebst du die Welt als tot.